Jung selbst überlegte gegen Ende seines Lebens, dass es ein Vorurteil sein könne, die Psyche innerhalb des Körpers anzusiedeln. Er erkannte eine nicht-räumliche Seite der Psyche, und so konnte sie durchaus auch über den Körper hinausreichen, in eine Region, die völlig anders ist als das, was man als Ich empfindet. Um dorthin zu gelangen, sagte Jung, müsse man aus sich selbst herausgehen. Für Jung war diese außerhalb des individuellen Körpers gelegene Region der Psyche so etwas wie die Welt, die Naturvölker wie die australischen Aborigines erleben. Eine ganze Welt, unsichtbar, aber mit dieser Welt verwoben und von Ahnengeistern und Göttern bewohnt. Diese Welt konnte aber auch als psychischer Bereich empfunden werden, als innen. Gegen Ende seines Lebens dachte Jung also nicht mehr so sehr an zwei Welten, sondern eher an zwei Seiten ein und derselben Welt, die eine innen, die andere außen, ein Mikrokosmos und ein Makrokosmos. Das kollektive Unbewusste zeigt sich dem bewussten Ich nicht direkt, sondern in Bildern, wie sie in Träumen und Visionen auftauchen. Solche Bilder haben häufig etwas Zeitloses. Sie zeigen sich immer wieder und bei den unterschiedlichsten Menschen. Sehr ähnliche Bilder, so stellte Jung fest, gibt es auch in den Mythen aller Kulturen. Und so kam er überhaupt auf den Gedanken, es müsse ein kollektives Unbewusstes geben. Die Bilder nannte er archetypisch. Archetyp kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich das zuerst Geprägte, worunter das Erste oder Höchste seiner Art zu verstehen ist. Der Archetyp selbst ist ein bestimmtes Energiemuster in der Psyche, das nicht direkt, sondern nur über die archetypischen Bilder zu erfahren ist. In diesem psychischen Bereich, der weder gänzlich innen noch gänzlich außen ist, wohnen die Götter, Engel, Dralas und Dämonen aller Kulturen. Für Jung sind die Götter, Engel, Dralas und Dämonen sogar Abbilder der formlosen, archetypischen Urenergien. Von ihrem Lebensraum her können sie auf den äußeren Bereich des Stofflichen, die Menschenwelt, einwirken. Die Göttermythen handeln von diesem psychischen Bereich und zeigen, wie diese Kräfte sich auf der materiellen Ebene bekunden. Wie wir vom kollektiven Unbewussten nicht sagen können, es sei bloß subjektiv oder rein objektiv, so lassen sich auch die Götter nicht festlegen. Die archetypischen Götter existieren nicht so, wie wir es von Dingen gewohnt sind, als sichtbare materielle Objekte. Dennoch existieren sie. Und zwar unabhängig von unserem individuellen Geist. Denn sie besitzen die Macht, unser Leben tiefgreifend zu beeinflussen, im schlechten wie im guten Sinne. Und das hängt davon ab, wie wir ihnen gegenüber eingestellt sind. Um einen ungefähren Vergleich zu geben. Der Wind selbst ist unsichtbar. Aber er ist von großem Einfluss auf unser Leben, indem er uns an einem heißen Sommertag Kühlung bringt oder eines weniger schönen Novembertags das Dach abdeckt. Auf drei der von Jung entdeckten Hauptarchetypen möchte ich hier kurz eingehen, nämlich auf den Schatten, die Anima und das Selbst. Es gibt daneben noch viele andere, die weise alte Frau, den Trickster, den göttlichen König und so weiter. Der Schatten ist die Seite unserer Psyche, die uns verborgen bleibt, die wir leugnen und unterdrücken. Aber der Schatten zeigt sich doch. Und je mehr wir ihn zu unterdrücken versuchen, desto deutlicher bekundet er sich indirekt. So mag beispielsweise ein Mann sich als ruhig und umgänglich sehen, dabei aber zu unbeherrschtem Zorn neigen, mit dem er die Menschen in seiner Umgebung verletzt. Ein anderer hält sich vielleicht für einen leidenschaftlichen Liebhaber, doch auf seinem Weg bleiben Frauen zurück, deren Herzen er mit seiner Kälte und Gefühllosigkeit gebrochen hat. Der ruhige und umgängliche Mann sieht nun vielleicht alle anderen als Wüterige, während dem leidenschaftlichen Liebhaber alle anderen als kalt und gefühllos erscheinen. Beide erkennen ihren Schatten nicht als zu sich gehörig und projizieren ihn, wie man diese Verlagerung nennt, auf die Außenwelt. Die Anima ist der weibliche Aspekt der männlichen Psyche. Das Gegenstück, also der männliche Aspekt der weiblichen Psyche, wird Animus genannt. Wird die Anima nicht als etwas Eigenes erkannt, projiziert der Betreffende sie ebenfalls auf seine Außenwelt, in diesem Fall also normalerweise auf Frauen. Nehmen wir also an, ein Mann verliebe sich immer wieder in Frauen eines bestimmten Typs. Er kann nicht leben ohne die jeweils letzte Verkörperung seiner Idealvorstellung, wird völlig abhängig von ihr und fühlt sich elend, wenn sie nicht da ist. Dieser Frauentyp wird zur Projektion der Anima dieses Mannes. und er wird sich aus diesen quälenden Abhängigkeiten erst befreien können, wenn er die Anima seiner eigenen psychischen Welt findet und sich mit ihr vereinigt. Das Selbst ist das höchste Ziel jedes Menschen. Es ist die vollentwickelte Individualität eines Menschen, der zu seiner Einheit und Ganzheit gefunden hat. In gewissem Sinne ist das Selbst ein unerreichbares Ideal. Trotzdem ist es für jeden von uns das, wonach er streben muss. Traumbilder des Selbst haben häufig die Gestalt eines Kreises, der das archetypische Symbol für Vollständigkeit und Harmonie darstellt, wie wir es etwa in den Mandalas des tibetischen Buddhismus und des Hinduismus finden. Das Selbst ist das, was uns antreibt, nach Vollständigkeit zu streben, und diesen Prozess nannte Jung Individuation. Durch die Individuation werden wir erst gänzlich das, was wir eigentlich sind, ein wahrhaft menschliches Individuum. Individuation hat aber nichts mit Individualismus zu tun, denn unser verwirklichtes Menschsein bedeutet auch, dass wir unsere innige Verbundenheit mit unserer Welt erkennen. Die Psyche wird nicht nur in sich selbst ganz, sondern diese Ganzheit schließt auch die Welt ein. Jung ist ziemlich populär geworden, und das könnte daran liegen, dass wir die aus Mythen und Märchen abgeleiteten archetypischen Bilder so ansprechend finden. Man sieht sich selbst gern als Weiser, König, Trickster oder dergleichen. Auch ich habe hier einige der Archetypen sehr vereinfacht dargestellt, und deshalb möchte ich hinzufügen, dass es sich um sehr starke Kräfte der Psyche handelt, die uns manchmal geradezu überwältigen können. Aber wenn wir uns den archetypischen Kräften in unserer Psyche stellen und sie wirklich kennenlernen, können wir uns zu einer neuen Stufe von innerer Harmonie und Ganzheit hin entwickeln. Jung gelangte zu diesen Entdeckungen nicht durch Grübeln an der Schreibmaschine, sondern durch intensive Auseinandersetzung mit seinem eigenen Unbewussten und durch 50 Jahre der Arbeit mit anderen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren sah er von bewusster Kontrolle ab und ließ sich so weit in die Tiefe seiner Psyche hinunter, dass er ständig um seinen Verstand fürchtete. Ein weniger mutiger Mensch hätte dieses Abenteuer nicht bestehen können, sondern wäre wahrscheinlich irgendwo gestrandet und hätte dann sich selbst und anderen das Bild eines Verrückten geboten.